10 Jahre Stress. Kids. Stress. Kids. Stress. Kids. Stress. Kids. Beinstein. Stress. Kids. Stress. Kids. Stress. Kids. Stress. Kids. 10 Jahre Stress. Kids. 10 Jahre Stress. Kids. 10 Jahre Stress. Kids. 10 Jahre Stress. Kids. Beinstein. Stress. Kids. 10 Jahre Stress. Kids. 10 Jahre Stress. Jetzt gibt's die Gebrüder Brett Stress. Jetzt gibt's die Gebrüder Brett Stress. Jetzt gibt's die Gebrüder Brett Stress. Jetzt gibt's die Gebrüder Brett Stress. Jetzt gibt's die Gebrüder Brett Stress. Jetzt gibt's die Gebrüder Brett Stress. Jetzt gibt's die Gebrüder Brett Stress. Take, take, take, take, take, take. Im Galopp. Jetzt gibt's Gebrüder Brett. Volle Bude. Vor den Kopf. Yeah.